Je suis se dit ich bin. Ich bin. Bin, B-I-N, signifie suis. Ich bin. Si vous voulez dire je suis occupé, vous devrez employer beschäftigt, que vous soyez un homme ou une femme. Dans les deux cas, c'est beschäftigt, pour occupé. Geschäft, ça veut dire commerce, affaire, mais aussi magasin. Das Geschäft signifie le magasin. Donc, magasin se dit Geschäft, Geschäft. Et beschäftigt, c'est occupé, affairé. Beschäftigt, ça s'écrit B-E-S-C-H-A-O-M-L-A-U-T-F-T-I-G-T. Beschäftigt. I-G-T à la fin, c'est comme le mot ich suivi d'un T. Beschäftigt. Comment dit-on occupé? Beschäftigt. Beschäftigt. Beschäftigt. Beschäftigt. Bien. Beschäftigt. À vous. Beschäftigt. Bien. Beschäftigt. Donc, je suis occupé se dira ich bin beschäftigt. Très bien. Ich bin beschäftigt. Et je suis très occupé maintenant. Ich bin sehr beschäftigt jetzt. C'est ça. Ich bin sehr beschäftigt jetzt. Ou bien, ich bin jetzt sehr beschäftigt. Et comment diriez-vous je suis très occupé aujourd'hui? Vous êtes une femme, mais en allemand, vous allez employer le même mot que si vous étiez un homme. Alors, je suis très occupé aujourd'hui. Ich bin sehr beschäftigt heute. Bien. Ich bin sehr beschäftigt heute. Ou bien, ich bin heute sehr beschäftigt. Comment dira-t-on je serai très occupé? Comment dit-on être? Sein. Sein, c'est correct. Donc, je serai très occupé, ça sera. Je serai se dit. Ich werde. Ich werde. Ich werde. Bien. Il faut insister à l'oral sur la première syllabe. Wer. Puis, la voix retombe. Ich werde. Encore une fois. Ich werde. Ich werde. Bien. Ich werde. Encore une fois. Ich werde. Donc, je serai très occupé. Ich werde. Oui. Ich werde sehr beschäftigt. Beschäftigt. Beschäftigt. Beschäftigt. Donc, maintenant la phrase en entier. Je serai très occupé. Ich werde sehr beschäftigt. Beschäftigt. Et maintenant, le verbe être. Beschäftigt sein. Ich werde sehr beschäftigt sein. Dans werde, il y a deux syllabes. Et à l'oral, il faut insister sur la première. Ich werde. Oui, mais je n'ai pas bien entendu la deuxième syllabe. Ich werde. Oui. Ich werde. Ich werde sehr beschäftigt sein. Et maintenant, comment direz-vous je suis très occupé maintenant? Ich werde. Non, non, je suis. Ich bin. Ich bin, oui, très occupé. Ich bin sehr beschäftigt. Ich bin sehr beschäftigt. Maintenant? Jetzt. Jetzt. Bien. Ich bin sehr beschäftigt jetzt. Ou bien, ich bin jetzt sehr beschäftigt. Et encore une fois, comment dirait-on je serai très occupé? Ich werde sehr beschäftigt sein. Bien. Ich werde sehr beschäftigt sein.